Erster für den Chorleiter, von Jedutun. Ein Lied von David. Zweiter, ich sagte, ich will auf meine Wege aufpassen. Ich will mit meiner Zunge keine Fehler machen. Ich will meinen Mund kontrollieren, wenn böse Menschen da sind. Dritter, ich schwieg und blieb ruhig. Ich sprach nicht über Freude. Aber mein Schmerz wurde größer. Vierter, mein Herz brannte in mir. Als ich nachdachte, entstand ein Feuer in mir. Dann sprach ich. Fünfter, Herr, zeige mir mein Ende. Zeige mir, wie viele Tage ich leben werde. Lass mich wissen, wie kurz mein Leben ist. Sechster, du hast meine Tage sehr kurz gemacht. Mein Leben ist wie nichts vor dir. Jeder Mensch ist nur ein Atemzug, egal wie stark er ist. Siebter, der Mensch geht nur wie ein Schatten. Sie machen Lärm für nichts. Man sammelt viel Geld. Aber man weiß nicht, wer es bekommt. Achter, und nun, Herr, worauf warte ich? Ich hoffe nur auf dich. Neunter, rette mich von allen meinen Sünden. Lass mich nicht zum Spott der Dummen werden. Zehnter, ich schwieg und öffnete meinen Mund nicht. Denn du hast es gemacht. Elfter, nimm dein Leiden von mir. Durch deine Strafe bin ich schwach geworden. Zwölfter, du bestrafst den Menschen für seine Schuld. Du machst, dass sein Liebstes wie eine Motte zerfällt. Jeder Mensch ist nur ein Atemzug. Dreizehnter, Herr, höre mein Gebet. Höre mein Schreien. Sei nicht still bei meinen Tränen. Ich bin ein Gast bei dir, wie alle meine Väter. Vierzehnte, schau nicht mehr auf mich. Dann kann ich froh werden. Das soll sein, bevor ich sterbe.